Unser zweites Geburtsgeschenk: Naturgesetze oder Prinzipien. Ich habe gesagt, dass wir unsere Freiheit zu wählen, den Raum zwischen Reiz und Reaktion, weise benutzen müssen. Was aber heißt das? Wo finden wir Weisheit? Im Grunde bedeutet es, sich nicht der heutigen Kultur anzuschließen und nach schnellen Patentlösungen zu suchen, sondern nach Prinzipien oder Naturgesetzen zu leben. Als Einstein im Alter von 4 Jahren zum ersten Mal eine Kompassnadel sah, begriff er, dass es etwas hinter den Dingen geben musste, etwas tief Verborgenes. Das gilt auch für alle anderen Lebensbereiche. Die Prinzipien, Gerechtigkeit, Güte, Respekt, Ehrlichkeit, Integrität, Dienen, Beitrag, sind universell. Sie transzendieren Kulturen und geografische Grenzen. Außerdem sind sie zeitlos. Sie ändern sich nicht. Unterschiedliche Kulturen können sie in unterschiedliche Praktiken übersetzen und sie im Laufe der Zeit durch falsche Benutzung der Freiheit sogar völlig verdunkeln. Trotzdem sind sie da. Wie das Gesetz der Schwerkraft wirken sie immer. Ich habe außerdem entdeckt, dass diese Prinzipien unbestreitbar sind. Sie sind evident. Zum Beispiel gibt es ohne Vertrauenswürdigkeit kein dauerhaftes Vertrauen. Denken Sie einmal darüber nach. Das ist ein Naturgesetz. Vor Jahren war ich Assistent bei einem Survival-Training für eine Gruppe von ungefähr 30 Leuten. Nach etwa 24 Stunden ohne Nahrung, Wasser und Schlaf kletterten wir einen Berg hinunter und standen vor einem reißenden Fluss. Am anderen Ufer hatten wir Wasser und Essen gelagert, doch wie sollten wir dorthin kommen? Von einem Baum an unserem Ufer war ein Seil zu einem Baum am anderen Ufer gespannt, wo unser Frühstück auf uns wartete. Ich meldete mich freiwillig als Erster. In Überschätzung meiner Kräfte fing ich an, in der Mitte des Seiles Faxen zu machen, statt meine Kraft ganz dafür einzusetzen, die andere Seite zu erreichen. Als ich spürte, dass meine Kraft schwand, versuchte ich sofort, ans andere Ufer zu gelangen, doch es war zu spät. Ich wurde zusehends schwächer. Zwar setzte ich alle Techniken ein, die ich kannte, von Visualisierung bis zur Willenskraft, doch es nützte nichts. Ich landete im reißenden Wasser. Über 20 Meter stromabwärts taumelte ich schließlich ans rettende Ufer und sank keuchend zu Boden. Den anderen fiel nichts Besseres ein, als mich auszulachen und zu verspotten. Was für eine wunderbare Illustration des Sprichworts »Hochmut kommt vor dem Fall«. Unser Körper ist ein natürliches System. Er unterliegt den Naturgesetzen. Keine noch so positive mentale Einstellung konnte die Grenzen meiner Muskelkraft überwinden. Mir gefällt, was C.S. Lewis über jene sagte, die universelle Prinzipien negieren. Ein Mensch, der behauptet, er glaube nicht an die Gültigkeit von Recht und Unrecht, wird, bei Licht besehen, einen Augenblick später doch wieder darauf zurückgreifen. Er mag ein gegebenes Versprechen nicht einhalten, aber sobald ein ihm gegebenes Versprechen nicht gehalten wird, wird er sich sofort beschweren, das sei nicht fair, noch ehe man selbst den Mund auftun kann. Ein Staat mag erklären, Verträge seien wertlos. Im nächsten Augenblick jedoch verdirbt er sich sein Konzept mit der Behauptung, der betreffende Vertrag, den er für ungültig erklärt, sei ungerecht. Aber wenn Verträge wertlos sind und wenn es so etwas wie Recht und Unrecht nicht gibt, mit anderen Worten, wenn es ein natürliches Gesetz und Recht nicht gibt, was ist dann der Unterschied zwischen einem gerechten und einem ungerechten Vertrag? Hat ein solcher Staat damit nicht die Katze aus dem Sack gelassen und zugegeben, dass ihm, was immer er auch sagen mag, das Naturgesetzliche genauso bekannt ist wie allen anderen? Offensichtlich können wir also nicht umhin, an ein gültiges Recht und Unrecht zu glauben. Vielleicht macht sich mancher falsche Vorstellungen davon, so wie man beim Rechnen Fehler machen kann. Aber bloße Fragen des Geschmacks oder der Auffassung sind Recht und Unrecht so wenig wie das große Einmaleins. Dies also sind die beiden Feststellungen, die ich machen wollte. Erstens, In allen Menschen und überall auf der Welt ist diese eigenartige Vorstellung lebendig, dass sie ihr Verhalten auf bestimmte Weise einzurichten haben, und sie vermögen diese Vorstellung nicht recht zu verdrängen. Zweitens aber richten die Menschen in Wirklichkeit ihr Verhalten nicht entsprechend ein. Sie kennen das Naturgesetzliche, aber sie halten sich nicht daran. Diese beiden Tatsachen bilden die Grundlage allen klaren Denkens über uns selbst und über die Welt, in der wir leben. Natürliche und moralische Autorität. Die natürliche Autorität ist der Geltungsbereich der Naturgesetze. Diese Gesetze können wir nicht ignorieren. Wir haben keine andere Wahl, als uns ihnen zu unterwerfen. Alle Handlungen haben Konsequenzen. Wenn wir das eine Ende eines Stocks aufheben, heben wir das andere mit auf. Und wenn jemand von einem 10-stöckigen Gebäude springt, kann er es sich auf Höhe des 5. Stocks nicht plötzlich anders überlegen. Wir können uns dem Gesetz der Schwerkraft nicht entziehen. Dass die Schwerkraft die Kontrolle hat, ist naturgegeben. Uns Menschen hat die Natur mit der Freiheit und Fähigkeit zu wählen ausgestattet. Daher haben wir die natürliche Autorität oder Herrschaft über die gesamte übrige Schöpfung. Gefährdete Tier- und Pflanzenarten überleben nur mit unserer Zustimmung. Sie haben nicht die Freiheit und die Fähigkeit zu wählen. Ihnen fehlt die Selbstwahrnehmung. Sie können sich nicht neu erfinden. Sie sind völlig vom Menschen abhängig. Er allein hat, dank seiner Selbstwahrnehmung, die Fähigkeit und die Freiheit, zu wählen und sich neu zu erfinden. Das ist die natürliche Autorität. Die moralische Autorität hingegen ist die auf Prinzipien beruhende Ausübung unserer Fähigkeit und Freiheit zu wählen. Mit anderen Worten, wenn wir uns in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen an Prinzipien halten, tun wir das im Einklang mit der Natur. Die Konsequenzen unserer Entscheidungen werden von Naturgesetzen wie dem Gesetz der Schwerkraft und Prinzipien wie Respekt, Ehrlichkeit, Güte, Integrität, Gerechtigkeit und Dienen bestimmt. Wenn wir immerfort unsere Umwelt schädigen, bekommen wir schlechte Luft und schlechtes Wasser. Wenn wir ständig herzlos und unehrlich zu anderen sind, wird das Vertrauen, das alle Beziehungen zusammenhält, zerstört. Durch die auf Prinzipien beruhende Ausübung seiner Freiheit und Fähigkeit zu wählen, erlangt der Mensch moralische Autorität gegenüber anderen Menschen, Kulturen, Organisationen und ganzen Gesellschaften. Werte sind soziale Normen. Sie sind persönlich, emotional, subjektiv und bestreitbar. Jeder von uns hat Werte, sogar Verbrecher. Die Frage, die Sie sich stellen müssen, lautet: Beruhen meine Werte auf Prinzipien? Letztlich sind die Prinzipien Naturgesetze. Sie sind unpersönlich, sachlich, objektiv und offensichtlich. Die Konsequenzen werden durch Prinzipien bestimmt, unser Verhalten dagegen durch Werte. Daher müssen wir die Prinzipien wertschätzen. Menschen, die nach Ruhm gieren, sind ein Beispiel dafür, dass Werte oft nicht in Prinzipien verankert sind. Ihr moralisches Zentrum wird von der Popularität geprägt. Sie wissen weder, wer sie sind, noch wo Norden ist. Da ihr Leben auf sozialen Werten beruht, wissen sie nicht, welche Prinzipien sie befolgen sollen. Sie werden zwischen der sozialen Wahrnehmung und der Selbstwahrnehmung einerseits und den Naturgesetzen und Prinzipien andererseits hin- und hergerissen. Beim Fliegen nennt man das Schwindel. Die Betroffenen verlieren völlig den Bezug zum Boden, den Prinzipien, und damit die Orientierung. Viele Leute gehen schwindelnd oder mit moralischer Desorientierung durchs Leben. Wir alle sehen solche Leute. Sie haben nie den Preis dafür bezahlt, tief zentriert zu werden und ihre Werte in unveränderlichen Prinzipien zu verankern. Die entscheidende Aufgabe ist also, zu bestimmen, wo Norden ist, und dann alles darauf auszurichten. Sonst müssen wir mit den unvermeidlichen negativen Konsequenzen leben. Um moralische Autorität zu erlangen, müssen wir kurzfristige Eigeninteressen aufgeben und den Mut aufbringen, die sozialen Werte den Prinzipien unterzuordnen. Und diese Prinzipien ruhen in unserem Gewissen.